Kitzbühel. Der Skirennfahrer Markus Besen, diesjähriger Favorit im Super-G Hahnenkammrennen, hat sich an beiden Knien verletzt und musste völlig unerwartet aus dem anspruchsvollsten Skirennen der Welt ausscheiden. Bei einem schweren Unfall im Training verdrehte sich der 22-jährige Deutsche beide Kniegelenke. Ob bei dem Sturz die Kniebänder gerissen seien, könne man noch nicht definitiv sagen, berichtet der Arzt des deutschen Teams. Bereits vor 3 Jahren hatte sich Besen bei einem folgenschweren Sturz beim Skiweltcup in Garmisch-Partenkirchen das linke Knie verletzt und musste operiert werden. Sollte es auch bei diesem Sturz zu einem Bänderriss gekommen sein, könnte das für den jungen Skirennfahrer nicht nur das Aus bei dem Skiweltcup auf der Streif in Kitzbühel, sondern sogar das vorzeitige Ende der gesamten Skisaison bedeuten. Zu dem Rennen werden den Organisatoren zufolge über 80.000 Skifans erwartet.